Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruh. Du wirst allein ganz recht behalten, Herr, mach uns still und rede du. Amen. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf meine Kur. Eigentlich wäre die schon vorbei, aber da ist noch einiges passiert. Und da muss ich die Kur verschieben. Erst Ende nächsten Monats geht's an die See. Ich komme immer nur an die See, wenn ich eine Kur mache. Und das Besondere an der See ist für mich immer, natürlich nicht an der Ostsee, wo ich diesmal hinkomme, sondern an der Nordsee, das ist, wenn die Ebbe kommt. Dann wacht man morgens auf, da ist keine See mehr da. Und dann nach ein paar Stunden kommt sie wieder. Und wenn dann das Wasser zurückgelaufen ist, dann sieht man sie oft liegen, die Fischerboote. Schräg liegen sie auf dem Wattmeer, schief und fahruntüchtig, als könnten sie nicht mehr. Schiffe für fröhliche Fahrt und großen Fang gebaut, liegen fest und unfähig im Schlick. Aber dann passiert es. Dann kommt die Flut. Kleine Wellen umspielen die Boote. Die Wasser werden höher, die Wellen kräftiger. Plötzlich hebt sich das massige Schiff von der Erde und schaukelt wieder auf dem Wasser. Es gewinnt seine Bestimmung und fährt wieder hinaus auf das Meer. Das ist für mich jedes Mal ein wunderbares Bild für unser Leben. Wie oft kommt nach der Flut von Glück und Liebe, nach den Wellen der Freude und des Überschwangs die Ebbe? Dann wird es leer, dann wird es trocken, unser Lebensschiff liegt fest auf der Erde. Alles ist schwer und gedrückt. Da muss man aufpassen, dass man nicht so bleibt. Und wenn man älter wird, ich darf ja inzwischen auch ein bisschen mitreden, dann passiert das auch da. Und auch da im Alter vielleicht sogar noch häufiger als in der Jugend. Da kommt es vor, als hätten wir unsere Bestimmung verloren. Von unheimlichen Kräften werden wir nach unten gezogen. Aber dann wieder, sei es nun in einem Gottesdienst oder durch irgendwelche Gespräche, durch irgendein Erlebnis, dann kommt die Flut der Liebe Gottes. Seine Barmherzigkeit umgibt dann unser Lebensschiff. Es löst sich von der Erde, hebt sich und gewinnt neue Fahrt, auch im Alter. Gottes Liebe ist stark wie die Meeresflut. Sie hebt und trägt unser Leben durch das Meer der Zeit. Wir Menschen sind doch nicht gemacht, dass wir im Schlick unseres Lebens auf Grund liegen, festsitzen. Unser Leben hat ein Ziel, auch wenn das im Alter nicht mehr so großartig ist. Wir sollen ausfahren auf frohe Fahrt und frohen Fang. Gottes Liebe ist die Flut, die uns nach einer Ebbe wieder hebt und trägt und dieses Ziel der Bestimmung erreichen lässt. Denn das Meer der Liebe Gottes umschließt uns von innen und von außen. Von oben und von unten, von allen Seiten. Wie sagt der Psalmist so schön? Von allen Seiten umgibst du mich. Um diese Gedanken zu vertiefen, wollen wir heute Morgen in unserem Gottesdienst einmal nachdenken, das machen wir ja jedes Mal, aber heute besonders über die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit Gottes. Die ganze Bibel ist voll davon, aber besonders wird sie gelobt in dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Da schreibt der Apostel Paulus praktisch ein Lobpreis über die göttliche Barmherzigkeit. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht hat und für treu geachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan, im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Da gibt es ganz wichtige Sätze, aber einer ist besonders wichtig. Es ist desto reicher geworden, die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. So, und darüber wollen wir jetzt mal nachdenken. Ein zentrales Thema unseres Bibeltextes ist die göttliche Barmherzigkeit. Was verstehen wir darunter, wenn wir das sagen, Gott ist barmherzig? Es sind die drei Elemente, die ich jetzt eben vorgelesen habe, die wir uns jetzt anschauen wollen. Gottes Barmherzigkeit können wir auch als dreifaches Geschenk betrachten, welches aus folgenden Gaben besteht. Da ist zuerst einmal die Gnade. Wenn wir das bekommen würden, was wir in unserem Leben eigentlich verdient hätten, dann würde wohl kaum einer, nein, dann würde kein Mensch in den Himmel kommen. Wir würden uns nach dem Tode allesamt direkt in der Hölle wiedersehen. Das wäre dann keine göttliche Strafe, nein, das wäre göttliche Gerechtigkeit, die dem Sünder das gibt, was er verdient hat. Gnade ist hingegen genau das Gegenteil der Gerechtigkeit. Gnade ist ein Teil der göttlichen Barmherzigkeit. Wir bekommen von Gott die Möglichkeit geschenkt, der Hölle und der ewigen Qual zu entfliehen. Aber nicht nur das. Gott schenkt uns in seiner göttlichen Barmherzigkeit die Möglichkeit, ewig und immer mit ihm zusammenleben zu dürfen. Gott schenkt uns, wenn wir das so wollen, ein ganz neues Leben, etwas völlig Neues. Stellt euch mal vor, da hat jemand euer Auto gestohlen. Aber zum Glück ist er erwischt worden. Das Auto ist kaputt, ramponiert, kein Pfifferling mehr wert. Der Dieb gesteht gegenüber dem Besitzer seine Reue ein und entschuldigt sich für den Schaden. Und was macht der Bestohlene? Der schenkt dem Dieb gleich ein neues Auto. Ich glaube, dass wohl kein Mensch auf dieser Welt so verrückt ist und das tut. Das macht keiner von uns. Aber jetzt müssen wir uns fragen, wie verrückt muss Gott eigentlich sein, wenn er das so macht? Unser altes, ramponiertes Leben tauscht er ein gegen ein neues. Wir müssen es nur bereuen, das alte Leben. Ist Gott nicht verrückt? Ja, ja, er ist verrückt. Er ist verrückt nach Liebe und Sehnsucht zu seinen Geschöpfen, die er immer wieder zu seinen Kindern machen will. Und so kann er gar nicht anders, wenn wir ihn darum bitten, als gegenüber dem reuigen Sünder Gnade zu erweisen. Neben der Gnade ist aber auch der Glaube entscheidend. Der Glaube ist doch nicht etwas, was wir uns selber ausgedacht haben oder was wir irgendwann einmal verstandesmäßig kapiert haben in unserem Kopf. Der Glaube ist ein, wie die Gnade, ein Geschenk Gottes an uns, welches uns ermöglicht, die Erlösungstat unseres Herrn Jesus als wahr anzuerkennen und diese dann auch im Glauben anzunehmen. Von Geburt an sind unsere Augen gegenüber dem Glauben nämlich total blind. Ein blinder Mensch kann sich noch so anstrengen, er wird niemals sehen können. Der kann noch so oft zum Augenarzt gehen. Er kann noch so viel Hörbücher hören über das Sehen, aber dadurch wird er nicht sehend. Das Wunder des Glaubens ist ähnlich gelagert. Alle unsere Anstrengungen und hochintellektuellen Bemühungen führen niemals dazu, dass wir zum Glauben finden. Dazu bedarf es der göttlichen Barmherzigkeit. Was sagte Jesus so treffend? Der sagte nicht, wenn du so wirst wie dieser Theologieprofessor. Er sagte, wenn du nicht wirst wie das Kind. Wir müssen wie Kinder werden. Oder sollten es annehmen, so wie ein Kind glaubt. Das Kind fragt doch auch nicht nach der Mutter und sagt dann, tust du das wirklich? Das glaubt und vertraut einfach. Wenn wir ehrlich auf der Suche nach Gott sind, dann öffnet uns Gott die Augen, die inneren Augen des Glaubens. Und dann können wir das sehen, was wir irgendwie schon vermutet haben. Das ist auch die Schwierigkeit gegenüber noch Ungläubigen. Wem die inneren Augen noch nicht aufgetan worden sind, der wird die Glaubensgewissheit der Christen schnell als religiöse Spinnerei abtun. Allerdings sollten wir bitten und daran denken, dass wir auch vor der Öffnung unserer inneren Augen so gedacht haben. Wie der Herr unsere inneren Augen aufgetan hat, so sollten wir auch Menschen ermutigen, den Herrn ebenfalls darum bitten, doch auch uns die Augen des Glaubens immer wieder zu öffnen. Wir haben nachgedacht über die Gnade, über den Glauben und jetzt kommt das Entscheidende, die Liebe. Gnade nützt nichts. Der Glaube nützt auch nichts, wenn die Liebe nicht da ist. Was echte und von Gott geschenkte Liebe ist, das können wir an der inzwischen verstorbenen Mutter Teresa bewundern. Die Nonne, die da in Indien unter den Todgeweihten gearbeitet hat. Mit welcher Hingabe sie geradezu nimmermüde ihren Dienst versehen hat, das war schon bewundernswert. Bei aller Bewunderung dürfen wir aber eins niemals vergessen. Die Kraft der göttlichen Liebe von Mutter Teresa, die stammte nicht von ihr selbst, sondern allein von Gott. Uns ist Gnade widerfahren und unsere inneren Augen dürfen den Herrn begreifen. Wenn wir den Herrn erkennen können, dann erkennen wir auch die göttliche Liebe, die er in sich trägt und die er auf uns übertragen will. Genau mit dieser göttlichen Liebe, mit der er uns liebt, sollen auch wir unsere Mitmenschen lieben. Die göttliche Liebe ist wie eine Fackel, die uns an die Hand gegeben wird, um das Dunkel des Lebens ein wenig heller zu machen. Und wie geht das am besten? Indem man die Fackel weitergibt. Indem wir das Licht dieser Fackel auf andere übertragen. Natürlich nicht mit der Brechstange, du musst jetzt, sondern eben mit der Liebe, die unser Herr in unsere Herzen gelegt hat. Liebe lässt sich niemals mit Druck übertragen, sondern immer nur mit Liebe. Sonst geht das nicht. Natürlich werden wir immer wieder erleben, dass man uns ablehnt oder spöttisch über uns lächelt. Gerade in diesen Momenten dürfen wir auf die Liebe Gottes zurückgreifen, die uns unser Herr in unsere Herzen gegeben hat. Wenn wir in solchen Momenten mit Liebe reagieren, dann hört Spott und Häme sehr schnell auf. Natürlich leben wir noch weiter in der Welt mit mannigfachen Schwierigkeiten, die uns immer wieder begegnen. Aber die göttliche Liebe, die hilft uns, damit besser umzugehen. Wo früher Neid, Missgunst und auch Rache war, da ist jetzt die Liebe, die reagiert. Ich brauche nicht mehr zurückzuschlagen. Wenn wir nicht zurückschlagen, sondern mit Liebe es ertragen, was man uns tut, dann wird unser Gegenüber gar nicht mehr anders können, als die Auseinandersetzung zu beenden. Zum Streit, das wissen wir alle, gehören immer zwei. Man streitet sich ja nicht mit sich selbst. Dann ist man krank, wenn man so durcheinander ist. Wenn einer nicht streiten will, dann schafft das der andere auch nicht. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, klappt das denn auch? Nein, so klappt es nicht, jedenfalls nicht von jetzt auf gleich und immer und überall. Es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wissen wir ja, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Als Christen sind wir Jünger unseres Herrn, die bei ihm in die Schule gehen. Und in seiner Schule lernen wir alles über Barmherzigkeit, über Glauben und über die Liebe. Und wenn wir uns daran erinnern, wie wir mal zur Schule gegangen sind, da müssen wir feststellen, da haben wir auch nicht immer alles richtig gemacht. Und in der Jüngerschule unterlaufen uns auch immer Fehler. Wenn sowas passiert, dann steht der Herr an unserer Seite und tröstet uns. Und zeigt uns immer einen besseren Weg. Und im Laufe der Zeit, im Laufe des Lebens, werden wir ganz langsam im Glauben, in der Liebe und auch in der Barmherzigkeit wachsen. Also nicht den Mut verlieren, wenn mal etwas nicht richtig hinhaut mit der Nächstenliebe. Hauptsache ist dranbleiben. Und zu diesem Dranbleiben will uns unser Herr jeden Tag aufs Neue die Kraft schenken, die wir dazu benötigen. Ich will euch zum Abschluss eine Geschichte von einem Priester erzählen. Der ging auf eine große, hohe Klippe und wollte sich, eine wahre Geschichte, und wollte sich darunter stürzen. Er war am Ende mit seinem Leben. Und als er dort auf dem Weg war, da besuchte er noch einen befreundeten Priester, um ihm auf Wiedersehen zu sagen. Und ihm erzählte er denn auch die traurige Geschichte seines Lebens, wie er so wenig Gott geliebt und dem Menschen gedient hat, wie er alle Gebote brach und den Leuten zum Ärgernis wurde. Seine Schuld sei zu groß, um noch mit dem Erbarmen Gottes rechnen zu müssen. Sein Freund entgegnete ihm, aber du weißt doch, die Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe ist unvorstellbar groß. Er bietet uns immer wieder neu seine verzeihende Liebe an. Wir brauchen sie nur anzunehmen. Aber der Priester ist untröstlich. Mein Herz ist wie ein Eimer voller Risse und Löcher. Sobald Gott seine Vergebung hineingießt, geht sie verloren, fließt sie wieder hinaus. Da ergreift der Freund seine Hand. Vielleicht ist dein Herz vergleichbar mit einem Eimer voller Risse und Löcher. Aber wenn er hineingeworfen wird in das Meer der göttlichen Liebe Gottes, ist es gleich, wie viele Risse darin sind. Denn das Meer der Liebe Gottes umschließt dich von innen und außen, von oben und von unten und von allen Seiten. Von allen Seiten umgibst du mich. Um seine Gnade dürfen wir immer wieder neu bitten. Ich mache das heute mit den Worten des Liederdichters Josua Stegmann und das Lied werden wir gleich singen. Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns, Herr Jesu Christ, dass uns hinfort nicht schade des bösen Feindes List. Ach, bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser, wert, dass uns sei hier und dorte dein Güt und Heil beschert. Ach, bleib mit deinem Glanze bei uns, du wertes Licht, dein Wahrheit uns umschanze, damit wir irren nicht. Ach, bleib mit deinem Segen bei uns, du reicher Herr, dein Gnad und als Vermögen in uns reichlich vermehr. Ach, bleib mit deinem Schutze bei uns, du starker Held, dass uns der Feind nicht trutze, noch fäll die böse Welt. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, du Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not. Amen.